Bitiş Limeğe yani. normal bizim mi sınav ortamını? Tabii ki. Hello, guten Abend. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstabendarzt tätig. Und würde gerne mit Ihnen das Anwesen Gespräch führen, wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerde. Reden so schnell, ich verstehe Sie nicht. Okay, genau, ja, Sie haben recht, ja. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sie sind damit Wie einverstanden? ist Ihr Name nochmal, bitte? Mein Name ist Kapagan. Kappa was? Kapagan. Kapagan, was bedeutet das denn, Kapagan? Kapagan, ja, Woher ist kommt er? aus der Türkei. Kapagan ist Sie sind ein ein Türke. Name, Oh, Türkiye, genau, ein Name von türkischer Geschichte. Ja, es was gibt machen Sie hier in Deutschland? hier in Deutschland, ich möchte hier arbeiten. Seit 2 Jahren bin ich in Deutschland. Haben Sie keine Arbeit bei Ihnen zu Hause? Jetzt arbeite ich in einem Krankenhaus in der Psychiatrie. 1. September Sie habe ich brauchen angefangen. keine Ausländer hier in Deutschland. Die sollen bleiben, wo sie sind. Wir haben hier eigene Ärzte, die sollen hier arbeiten. Gibt es hier? Ja, genau. Ja, ich verstehe Sie, aber natürlich einerseits gibt es viele deutsche Ärzte, aber andererseits werden viele ausländische oder deutsche Ärzte auch von Krankenhäusern gesucht. Deshalb, ich glaube, viele Krankenhäuser brauchen uns. Mir einen deutschen Arzt. Ich möchte nicht von einem deutschen Arzt behandelt werden. Okay, wenn Sie möchten, andere Arzt möchten, können wir auch andere Arzt gucken, können wir auch Ihnen anbieten. Aber ich muss zuerst mit dem Oberarzt sprechen. Wir arbeiten hier als Team. Deshalb, wir beschäftigen nicht nur Ist der Ihre Oberarzt Fans. wenigstens ein deutscher Arzt? Wie bitte? Ist der Oberarzt ein deutscher Arzt? Genau, unser Oberarzt ist ein deutscher Arzt, aber er hat viel zu tun jetzt. Deshalb, ich bin zuständig für Sie. Aber natürlich werde ich mit dem Oberarzt sprechen über Ihre Sie aktuelle Beschwerden. reden ja noch relativ gut Deutsch, man versteht sie ja recht gut. Und wenn der Oberarzt ein deutscher Arzt ist, dann denke ich, können wir heute mal eine Ausnahme machen. Okay, danke Ihnen. Aber ich verstehe Sie natürlich. Jeder wünscht beste Betreuung haben. Deshalb, ich verstehe Sie, aber natürlich unser Team und unsere Kollegen auch beschäftigen über viele Fälle. Ja, deshalb, ja, ich bin jetzt für Sie hier. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Franz Martin Meyer. Franz Martin Meyer. Y bitte. MAY Emil Richard Meyer. Okay. Könnten Sie Ihren Vorname buchstabieren? Franz Friedrich Richard Anton Nordpol Zeppelin. Okay, und Martin und Meyer. Herr Meyer, wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Ja, muss ich Ihnen das nochmal sagen? Herrgott, Sakrament nochmal, das haben Sie doch bei Ihnen in den Unterlagen. Also, Ja, ich kann gucken, genau, ja. 15. August, 15. 15. August 1970. Okay, genau, ja. 15. August 1950 oder 52, ja? Nee, 70, 1970. Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Ja, 52, Sie haben recht, ich Genau. habe mich Okay. vertan. Wie schwer sind Sie? Ich wiege 98 Kilo. Okay, und wie groß sind Sie? Ich glaube, so 1,76 Meter. Okay. Herr Mayer, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerde haben Sie momentan? Also, Herr Doktor, wenn Sie mich so direkt fragen, ich habe seit einer Woche zunehmende Schmerzen im linken Unterbauch. Der strahlt mir von hinten so nach vorne aus, wie ein Gürtel. Okay, linken Unterbauch. Sind die Schmerzen aufgetreten und strahlen in den Rücken? Sie kommen, ja, ich kann es nicht richtig sagen, es kommt vom Rücken oder es ist immer da irgendwie. Und aber ich habe das Gefühl, es kommt vom Rücken oder dort tut es auch weh. Ja. Und strahlt so in meine linke Leiste aus. Und seit 2 Tagen habe ich das Gefühl, das geht Richtung so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, Herr Doktor, verstehen Sie mich, Richtung Hodensack. Hodensack, ja, okay. Dort auch tut es weh, oder? In 2 Tagen habe ich da auch starke Schmerzen. Mhm. Linken Hodensack, ja? Ja, ich habe Schwierigkeiten, wenn ich sitze. Wissen Sie, ich bin Geschäftsmann und ich muss sehr viel Auto fahren. Ich muss ja zu meiner Kundschaft. Ja, ja, okay, verstehe ich, genau. Wenn ich so eine halbe Stunde Auto fahre, dass mir das Bein dann wehtut. Ich kann danach kaum laufen und da habe ich starke Schmerzen. Genau, wenn Sie laufen, bekommen Sie diese Schmerzen, ja? Egal, ob ich stehe, ob ich laufe, ob ich sitze. Okay. Und sind die Schmerzen drückend oder können Sie diese Schmerzen beschreiben? Ach, das ist sehr unterschiedlich. Das ist manchmal so wellenförmig. Es kommt und geht. Manchmal strahlt es aus. Mhm. Ist ja immer da. Okay. Und sind die Schmerzen drückend oder brennend oder dumpf? Kann ich nicht sagen. Eher dumpf, würde ich sagen. Mhm. Ja, okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte und 10 sehr starke Schmerzen meint? Also das ist immer sehr unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, das geht so Richtung 8, 9, und manchmal sind es nur 2, 3, aber es ist immer da. Okay, genau, verstehe ich. Immer dauerhaft und auch haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert, ja? Ja. Genau, genommen, ja. Und es hilft auch nichts, Herr Doktor. Ich habe schon so viel Schmerzmedikamente genommen. Ich bekomme schon Magenschmerzen. Genau, ja, verstehe ich. Welche Medikamente haben Sie angenommen? Also ich hatte zu Hause Ibuprofen. Da habe ich pro Tag so 3-4 Stück genommen, hat aber nichts gebracht. Dann habe ich bei mir Ibuprofen gefunden. Und die habe ich auch genommen, aber auch da habe ich nur gar für eine kurze Zeit Schmerzlinderung gehabt. Ja, wie viel Milligramm Ibuprofen haben Sie? Habe ich auch genommen, hat alles nichts gebracht. Okay. Ibuprofen haben Sie eingenommen und noch etwas? Diclofenac? Novalgin, ja, okay. Können Sie erinnern, dass die, wie viel, was oder in welcher Dosierung haben Sie eingenommen? Ich meine die Ibuprofen. Ja, Ibuprofen und Novalgin. Ich glaube, oh je, was waren das? Ich glaube, das waren 600 Milligramm. 600, genau, ja. Okay. Und Novalgin, darf ich fragen auch, wie viel, in welcher Dosierung haben Sie eingenommen? Ich muss auch diese notieren, deshalb würde ich fragen. Weiß ich nicht, Herr Doktor. Novalgin, okay. Soweit ich weiß, nur eine Dosierung von Novalgin. Okay, alles klar. Ich glaube, es waren 500. 500, genau, ja. Und jetzt haben Sie Schmerzen, starke Schmerzen. Können Sie diese Schmerzen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist? Noch geht's, aber ich denke, das wird jetzt wieder zunehmen. Ja, aber okay, im Moment ist es noch aus. Genau, wenn Sie starke Schmerzen haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Dann können wir etwas machen. Okay, vielen Dank, Herr Doktor. Sie sind ja ganz nett, Herr Doktor. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke Ihnen, ja. Dass so freundlich ist, naja. Danke Ihnen, ja. Deshalb würde ich sagen, ausländische Ärzte auch können etwas gute Verhandlungen haben. Naja, nicht so schnell, Herr Doktor. Na, ganz langsam. Jetzt warten wir mal. Okay, ja. Und ich muss Ihre Beschwerde konzentrieren, auf Ihre Beschwerde konzentrieren. Und Sie haben, haben Sie etwas aus, sind die Schmerzen nahrungsabhängig oder bewegungsabhängig, lageabhängig? Das ist unabhängig, also es ist egal, ob ich stehe, ob ich sitze, Es tut immer weh. Immer tut es weh. Wenn ich die Position ändere, dann wird es für eine kurze Zeit besser, aber dann geht es wieder los. Genau, ja. Und gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Kann ich nicht sagen. Das hat langsam angefangen und ist jetzt so weit gekommen, jetzt innerhalb von einer Woche, 10 Tage jetzt. Langsam angefangen und ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit Zeckenbiss gehabt? Zeckenbissen, nicht dass ich. Zeckenbiss. Nein. Okay. Und Sie haben gesagt, dass die Schmerzen gürtelförmig ist, oder? Das habe ich richtig verstanden, oder? Also es zieht von hinten nach vorne, wie ein Gürtel, ja. Ah, ein Gürtel, okay. Ich habe aber keinen Ausschlag, ne? Kein Ausschlag, ja, okay. Nein. Und Hautverfärbung auch haben Sie nicht bemerkt. Nein. Hautverfärbung oder Nee, da. Juckreiz oder Gelbsucht. Außen von der Haut sieht man nichts. Genau, ja. Gelbsucht in Ihren Augen auch haben Sie nicht bemerkt. Ich kann auch Gelbsucht? gucken. Genau, Nee. ich. Ja, okay, alles klar. Meine Augen sind ganz weiß. Ja. Und husten Sie? Nein, ansonsten habe ich eigentlich nichts. Also Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Fieber habe ich nicht gehabt. Aber mir war es am Anfang, habe ich so ein bisschen das Fiebrig. Gefühl gehabt, ich kriege eine Erkältung, aber das war gleich wieder weg. Am Anfang, vor einer Woche, ja? Ja, Also zu Beginn aber jetzt dieser geht, habe ich Beschwerden. nichts. Jetzt habe ich nichts. Okay. Leiden Sie unter Luftnot oder Brustschmerzen oder so? Nein, sonst habe ich keine Beschwerden und glücklicherweise auch keine Medikamente. Okay, das ist schön. Und leiden Sie unter saueres Aufstoßen oder Sodbrennen oder Völlegefühl? Ja, das habe ich manchmal, wenn ich etwas mehr Wein trinke oder so, aber ansonsten nicht, nein, auch im Moment nicht, nein. Okay. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Also da habe ich im Moment kein Problem, nein. Zugang klappt gut, Wasser lassen auch. Okay, das ist schön. Wie ist Ihr Appetit in der letzten Zeit? Der ist gut, da hat sich nichts geändert, nein. Das ist schön. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nein, nein. Okay, das ist gut. Wäre schön, wenn ich ein bisschen abnehmen könnte, aber habe ich nicht. Aber das haben Sie nicht geschafft. Okay. Leiden Sie unter Verstopfung oder Durchfall? Nein, nein. Haben Sie Unauffälliges im Stuhl bemerkt oder frisches Blut? Das Auffälliges meine Genau, Auffälliges haben Sie bemerkt, ich. oder? Wie immer, also alles normal. Okay, genau. Das ist schon frisches Blut oder so haben Sie nicht bemerkt. Ach so, nee, ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Ist Ihnen übel oder haben Sie übel oder haben Sie erbrochen? Sie meinen jetzt in dieser einen Woche? In der letzten Zeit die Beschwerden Nein, aufgetreten. nein, nein, habe ich nicht. Okay. Ist Ihnen auch nicht schwindelig, ja? Nein, nein, Schwindel habe ich auch nicht, nein. Okay. Ich möchte kurze Zusammenfassung über Ihre Beschwerden machen für Sie machen, dann weitermachen. Würde ich weitermachen. Seit einer Woche haben Sie diese Beschwerden und vor einer Woche sind die Schmerzen plötzlich langsam aufgetreten in den linken Unterbauch. Dann strahlten die Schmerzen in den Rücken. Seit 2 Tagen haben Sie auch eine Schmerzen im Hodensack. Genau, links Hodensack. Und jetzt haben Sie im ganzen Bauch haben Sie Schmerzen, oder? Es ist mehr links. Links, genau, okay. Okay, wie gürtelförmig haben Sie beschrieben. Und wellenförmig immer manchmal kommen und gehen wieder weg. Aber immer die Schmerzen bleiben. Die Schmerzattacken manchmal gehen auch wieder weg. Und sie haben etwas ausprobieren, Medikamente eingenommen, um diese Schmerzen zu lindern, aber das haben auch nicht gut geholfen. Okay. Und das habe ich richtig verstanden, ja? Alles richtig? Bisher war alles richtig, ja, Herr Doktor. Okay. Ich möchte jetzt zu Ihrer Vorgeschichte etwas fragen. Leiden Sie an einer bestimmten Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion oder Leberkrankheit oder Darmerkrankungen? Ich habe keine weiteren Erkrankungen, nein. Ah, okay. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein, ich mag keine Medikamente und ich nehme auch keine Medikamente ein. Nur wie gesagt, jetzt bei den Schmerzen habe ich ein bisschen eingenommen. Okay, Ibuprofen und Novalgin haben Sie eingenommen. Ja. Mhm. Okay, und sind Sie schon einmal operiert worden? Oh je, ich glaube, als Kind hat man mir den Mandel mal entfernt, aber ansonsten nicht. Mhm, okay. Okay, das ist schön. Sind Sie gegen etwas allergisch? Ja, ich habe eine Pollenallergie und gegen Katzenhaare. Ja, okay. Wie erscheint diese Allergie bei Ihnen? Ja, ich kriege immer so einen Niesanfall, meine Nase juckt, es läuft immer Wasser aus der Nase, meine Augen brennen. Mhm. Okay. Wie Rhinitis, ja? Was ist Rhinitis, weiß ich nicht, aber... Nasenentzündung können wir auch sagen, aber ja, das ist nicht gleich, aber ähnliche Symptome, ja. Das habe ich, wollte ich sagen. Und leiden Sie, oder ist Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Ja, wie meinen Sie das, Unverträglichkeiten? Gegen bestimmte Lebensmittel. Manchmal können wir, ja. Nee, ich bin wie ein Mähdrescher, ich kann alles essen und trinken. Glücklicherweise habe ich da keine Probleme. Okay, das ist schön. Rauchen Sie? Ja. Wie viel Schächte Packung? Ja, wenn ich ehrlich sein darf, so ungefähr eine Schachtel am Tag. Okay, seit wann? Oh, Herr Doktor, ich glaube, seit meinem Studium, also da war ich, glaube ich, 22, also... Wow. Dann sind es, glaube ich, 30 Jahre. 30 Jahre, ja, genau. Früher habe ich nicht so viel geraucht, jetzt habe ich viel Stress, aber... Ja, genau, okay. Ich empfehle Ihnen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, das versuche ich schon seit ein paar Jahren, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ich habe einfach viel zu viel Stress, Herr Doktor. Ja, verstehe, genau, ja, verstehe, aber natürlich. Ja, und trinken Sie Alkohol? Ab und zu mal ja. Wie viel Gläser? Ja, nicht viel, aber so vielleicht Abend zum Abendessen mal ein Gläschen Wein oder so. Okay, das ist nicht schlimm, ja, das ist gut, kein Problem. Und bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich, das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Drogen? Ja. Nein, da kann ich ganz offen sein, Drogen habe ich keine. Okay, das ist schön. Herr Meier, treiben Sie Sport? Nein. Okay. Ich habe mal früher mal Fußball gespielt, aber keine Zeit. Jetzt keine Zeit, ja, verstehe ich. Genau. Aber wenn Sie Sport treiben können, wäre das besser eigentlich, ja, für Sie. Ja, schauen wir mal. Genau. Und wie ist Ihr Impfstatus? Oh, Herr Doktor, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Gegen Corona wurden Sie auffrisch geimpft? Oder haben Sie zwei Impfungen bisher, ja. Zwei Impfungen haben Sie erhalten, ja. Aber dritte Impfung haben Sie noch nicht? Nein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die dritte Impfung wirklich machen lassen soll. Da ja, das ist immer wird diskutiert eigentlich. Jetzt im Fernsehen oder in Medien können wir auch lesen. Das ist Ihre eigene Entscheidung. Ich empfehle Ihnen, dritte Impfung zu haben. Aber ja, mal gucken. Genau. Danke. Und sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nein, ich war letztes Jahr in Australien Okay, beruflich. letztes Jahr, genau. Aber haben Sie etwas schlimme Erkrankung Nein, war gehabt? alles gut. Da war Alles jetzt nichts gut. Besonderes. Okay, das ist schön. Herr Mayer, jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Familiengeschichte an Sie stellen. Ach Gott, das war. Ach ja, Sie stellen aber viele Fragen, Herr Doktor. Ja, genau, ich Wie bin ich verstehe das Sie. gewusst? Ich habe auch bemerkt, dass dieses Gespräch ein bisschen lange gedauert ist, aber gedauert hat. Aber muss ich alle Informationen über Ihre Beschwerden und über Sie haben und sammeln, um richtige Diagnose stellen zu können? Ja, brauchen Sie? Kommen wir wegen meinen Beschwerden. Was kümmert da die Familie? Familienerkrankungen muss ich auch notieren hier. Deshalb würde ich fragen. Das ist aber nur kurze Zeit, nur schnell, ganz Bitte, schnell bitte. Also, das wird werde jetzt ich die viel Frage. Dank hier. Okay, sind Sie verheiratet? Ja. Ja, haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Mhm. Mit wem wohnen Sie zusammen? Die Kinder sind noch klein, die wohnen alle noch zu Hause bei uns. Zusammen. Ah, okay, das ist schön. Und die Kinder sind gesund, oder? Ja, glücklicherweise, denen geht's gut. Das ist schön. Und haben Sie Geschwister? Ich habe nur eine Schwester, ja. Mhm. Ist die Schwester gesund? Soweit ich weiß, ja. Also ich glaube nicht, dass sie, ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendeine Erkrankung hat. Ja, genau. Aber wenn Sie Sie ist auch nicht zehn wissen, Jahre, sie ist ja auch 10 Jahre jünger als ich, also. genau, ich glaube auch, sie ist gesund, ja. Leben Ihre Eltern noch, oder? Meine Eltern leben, ja. Okay, das ist schon. Und haben Ihre Eltern wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Also die Alterserkrankung halt, ne? Also mein Vater hatte hohen Blutdruck, hat so ein bisschen Probleme mit dem Wasserlassen, ne? So Männerproblem, Mhm. ne? Prostata oder Aber so? ja, ich glaube. Mhm. Und meine Mutter, die hat wohl leicht erhöhte Cholesterinwerte, hat sie mal gesagt, aber ansonsten hat sie jetzt nichts. Okay, und seit wann haben die diese Erkrankungen? Och, Ihr Vater und das Ihre Mutter? weiß ich. Ah, Weiß ich. okay. Ja, alles klar. Ansonsten keine weiteren Erkrankungen bei Nein. Ihren Eltern. Okay. Was machen Sie als beruflich? Herr Mayer, sind Sie. Ich bin selbstständig. Mhm. Ich vertreibe medizinische Produkte und bin daher auch sehr viel unterwegs. Genau, ja. Okay. Sie verkaufen diese medizinischen Produkte, ja, oder? Ja. Okay. Sind Sie zufrieden bei der Arbeit oder haben Sie Stress? Ja, es ist schon stressig, aber ich bin zufrieden. Brauchen Sie irgendwelche Gerätschaften oder Corona-Tests? Schnelltests? Ja, Kann ich zu einem guten werde ich das machen. Marken, kann ich ihn zu einem guten Preis verkaufen, Herr Doktor? Vielleicht können Genau, wir uns einig werden. ja, Oder das Ihre können wir gerne machen. Klinik. Wissen Sie, Genau, wenn das. Sie so ein bisschen behilflich sind, dann bekommen Sie auch eine kleine Provision. Okay, das ist nicht jetzt unser Thema. Können wir später das Vielleicht können wir gucken? nachher nochmal reden darüber, hm? Genau, Danke. ja, aber. Ja. Haben Sie in der letzten Zeit Stress oder. Falls Sie noch ein Ultraschallgerät brauchen, ich habe noch ein sehr gutes Ultraschallgerät hier zu Ihrer Ja, das Notaufnahme. ist auch schön, das ist gut. Wirklich Ja, sehr gut, kann ich empfehlen. wir können nach Ihrer Behandlung, nach dieser Prozesse, können wir auch wieder sprechen darüber. Sie können ja Ihren Chef mal fragen, ob Sie ein neues CT haben wollen. Da habe ich ein sehr gutes im Angebot von Philips. Das ist sehr Okay, schön, sehr das ist gut. schön. Also da Genau. könnten wir uns sicherlich für Sie einen guten Preis machen. Genau, aber ich muss zuerst auf Ihre Beschwerden konzentrieren und Immer diese noch. Ich dachte, Sie sind Informationen fertig. werde ich sammeln. Haben Sie Schlafstörungen oder Einschlafstörungen? Ich Können habe Sie gut Schlafstörungen, schlafen? wenn die Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen. Dann Ah. bekomme ich Schlafstörungen. Aber Okay, das wenn ist. sie zahlen, dann geht es mir gut. Okay, das ist nicht schlimme Schlafstörung. Das ist normale Schlafstörung. Deshalb brauchen Sie keine Angst zu haben. Herr Mayer, ich habe vor Sind Sie meiner jetzt Befragung. fertig? Ja, sind wir Oh, jetzt endlich, fertig? Doktor. Genau. Und wenn Sie starke Schmerzen haben, werde ich Sie zuerst körperlich untersuchen. Dann Gerne. ein paar bildgebendes Verfahren werde ich bei Ihnen durchführen und Blut abnehmen und verschiedene Blutwerte werde ich auch sehen und beurteilen. Dann können wir Ihnen Schmerzmittel geben Okay. und Zugang legen und jetzt werde Da ich auch bin ich sehr die froh, Herr Doktor. Ja, ich genaue glaube, Skala langsam bestimmen. werden die Schmerzen auch wieder schlimmer. Ich glaube, jetzt bräuchte ich ein Schmerzmedikament. Genau, ja, das werden wir ganz schnell Ihnen geben. Und zuerst müssen Sie hier natürlich bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Und jetzt, Doktor, so lange kann ich nicht bleiben. Ich muss eigentlich bald wieder weiter. Weil ich das dauert öfter. ein bisschen, genau, das dauert ein bisschen. Jetzt deshalb, wir machen alles ganz schnell, aber müssen Sie natürlich zuerst hier bleiben, um richtige Diagnose stellen zu können. Okay. Aber Abdomen, Bauch, Ultraschall werde ich auch durchführen, deshalb das dauert ein bisschen. Ja, da Aber kann ich mal. wir Was für ein Ultraschallgerät haben Sie hier in Notaufnahme? haben Siemens Bauch-Ultraschall, oder ist es ich ein glaube, japanisches? Philips haben wir, ich Von glaube. Philips. Ja, die sind nicht schlecht, aber ich kann Ihnen da was von GE Gutes anbieten. Okay, ich gucke Okay. es mir an. Genau, ja. Ja, das war meine Frage. Das waren meine Okay, Fragen, ja. sprechen Sie noch mit Ihrem Oberarzt. Ja, ich werde mit dem Der kommt Oberarzt auch noch, sprechen. gell? Genau. Ja, Der kommt ja noch. er ist jetzt auf der Station. Ich muss ihn anrufen und werde ich über Ja, diese er Schwächwerte sollte sprechen. das auch noch mit angucken. Ich meine, Sie machen einen ganz netten und sehr kompetenten Eindruck, aber ich möchte, dass der Oberarzt bitte mit drauf schaut, ja? Ja, sicherlich, ja. Ich verstehe. Okay, Haben vielen Dank. Kollegen andere Fragen? Ah, genau. Eine Ähnliche Kollegin. Symptome können wir fragen. Ja. Hat ihr schon mal ähnliche Beschwerden erlebt? Oder das Nein, ist. das ist erstmalig. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Hoden gerötet, geschwollen oder warm sind? Geröte? Nee, also ich habe nur Schmerzen, aber Schwellung habe ich jetzt nicht bemerkt, nein. Bitte verstehen Sie diese Fragen nicht falsch. Ich muss sie stellen, weil in deinem Hoden Schmerz ist. Haben Sie Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partner? Nein, also ich bin sehr treu und habe das nicht, nein. Wie viel trinken Alkohol Sie am Nicht Tag? so oft, also am Abend so ein halbes Gläschen Wein. Wie viele Jahre? Oh, keine Ahnung, schon lange. Schon immer. Haben Sie Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr? Hat Och, Herr Doktor, ein Kollege mit. Sie fragen aber ganz intime Sachen hier. Ja. Alles in Ordnung, kein Problem bisher, Herr Doktor. Okay, ja. Ich glaube Ihnen, ja, natürlich. Können wir anfangen, Arzt Ja. Teşekkür. Herr Oberarzt, hätten Sie kurze Zeit? Guten Abend. Ich habe einen Ah, neuen der Patienten. Moment, ja, guten Abend, Servus, junger Mann. Haben Ja. Sie einen neuen Patienten aufgenommen? Genau, ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Ich Herr habe Franz, gehört, er ja, ist ein Franz bisschen Latin. rassistisch und war so ein bisschen Ihnen gegenüber etwas grob und unfreundlich. Ja, genau, stimmt. Aber ich Herr bin Kollege, gewöhnt. da müssen Sie gleich Paroli geben. Sie dürfen sich das nicht gefallen lassen. ich bin gewöhnlich. Rassisten haben hier keinen Ja. Platz. Ja, ich verstehe, aber ich habe alles erklärt und habe ein bisschen beruhigt. Er hat auch überzeugt davon. Ich glaube, jetzt gibt es kein Problem. Ja, das hoffe ich mal. Ja, also. Genau. Herr Franz Martin Meyer ist 52 Jahre alt, 98 Kilogramm schwer und 1,76 Zentimeter groß. Herr Franz Martin Mayer hat sich heute bei uns wegen seit einer Woche zunehmender Bauchschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen seien im linken Bauch aufgetreten und danach würden Unterbauch. Linken Unterbauch. Genau, linken Unterbauch aufgetreten. Danach hätten die Schmerzen in den Rücken ausgestrahlt. Und seit 2 Tagen habe der Patient starke eine Schmerzen im Hodensack, linksseitige Hodensack, seit 2 Tagen. Und die Schmerzen seien wellenförmig. Und die Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 8 bis 9, wenn Schmerzattacken haben, habe. Aber wenn Schmerzen gehen oder gegangen sein, die Schmerzskala ist 1 oder 2, bis 2. Und zu Hause habe der Patient ein paar Medikamente eingenommen, um diese Schmerzen zu lindern. Diese Ibuprofen und Novalgin, 600 Milligramm und 500 Milligramm, aber das habe keine Linderung gebracht. Und der Patient habe am Anfang der Schmerzattacken ein fiebriges Gefühl gehabt, aber dann habe er kein Fieber gehabt. Und ansonsten die vegetative Anamnese sei unauffällig und die Schmerzen seien gürtelförmig oder der Patient hat die Schmerzen als gürtelförmig beschrieben. Okay. Ja, und die Vorerkrankung. Weil den Ausschlag hat er nicht, den haben Sie angeschaut. Ne? Genau, die Frage nach Second Biss und Ausschlag wurden verneint und die Frage nach ähnlicher Beschwerden in der Vergangenheit auch wurden verneint. Und die Schmerzen auch seien dumpf jetzt. Und es gebe keine relevanten Vorerkrankungen, und der Patient nehme keine regelmäßigen Medikamente ein. Und als Kind sei der Patient tonsillektomiert worden, ansonsten keine weiteren Operationen. Und der Patient habe eine Pollenallergie und Katzenhaareallergie. Diese Allergie erscheint sich bei dem Patienten eine Rhinokonjunktivitis. Wie Rhinokonjunktivitis. Und der Patient habe zweimal gegen Corona Covid-19 geimpft, aber dritte Impfung habe noch nicht erhalten. Und der Patient sei Raucher, seit 30 Jahren rauche er eine Packung Zigarette, das heißt 30 Packung pro Jahr, und trinke gelegentlich Alkohol und die Drogenkonsum wurde verneint. Der Patient sei verheiratet und lebe mit seiner Familie zusammen, habe zwei gesunde Kinder, habe eine Schwester, die auch gesund ist. Und der Vater des Patienten leidet an einer arteriellen Hypertonie und die Mutter des Patienten leidet an einer Hypercholesterolämie. Und der Patient sei selbstständiger Arbeiter. Er ist selbstständig. Genau. Und verkaufe er medizinische Produkte. Sollten wir ihn mal kennenlernen? Ja, vielleicht hat er was für uns. Er hat auch etwas davon erzählt, möchte auch kennenlernen, kennenlernen. Ja. Und etwas möchte auch natürlich uns kaufen. Ich habe gesagt, wir können später darüber sprechen. Zuerst müssen wir sie behandeln. Okay. Und dann müssen wir ihn gut behandeln. Genau. Und die Insomnia, Stress und andere Fragen, die relevanten Fragen wurden vermeint, unauffällig. Ja, die analytischen Angaben deuten am ehesten auf eine akute Appendizitis. Als Differentialdiagnose kommen. Ja. Linker Unterbauch. Genau, linke, eine Leistenbruch. Die analytischen Angaben deuten am meisten auf eine. Herr Doktor, täuschen Sie mich nicht. Ureteritis, oder? Urolithiasis. Urolithiasis, auch Ureteritis können wir sagen. Urethritis? Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Urethritis, was ist das? Urethritis. Auf Deutsch, sagen Sie mal den Begriff auf Deutsch. Ja. Harnleiterstein meinen Sie, oder? Urethrolithiasis, das war Urethrolithiasis. Urethrolithiasis, okay. Also ein Harn. Urethrolithiasis und die Entzündung der Urethra ist Urethra oder Ureter? Was wollen Sie wissen? Die Urethra oder Ureter? Ich wollte Ureter sagen. Ureter. Also der Harnleiter, nicht die Harnröhre. Harnröhre ist die Urethra und Harnleiter sind die Ureter. Okay. Ureter und die Entzündung der Ureter ist Urethritis, oder? Ich glaube, das nennt sich Urethrolithiasis, glaube ich. Die Entzündung. Ja, ich meine, okay. Ja. Okay, ja. Urethritis, nee, Urethritis, echt? Das kann sein, ja. Das bin ich selbst über. Und muss ich noch die Entzündung der Harnröhre, wie kann man auch diese sagen? Unser Kollege hat geschrieben, glaube ich. Urethra, das ist doch Urethritis. Urethritis. Urethritis? Ha, genau. Nee. Urethritis und Urethritis, so haben wir gelernt im Deutschkurs. Okay. Okay. Urethra ist die Harnröhre, genau. Urethra, ja, Urethritis und Urethritis. Urethritis, genau, okay. Ja. Aber da ist, glaube ich, der deutsche Begriff einfacher, Harnleiterstein, ne? Und Entzündung durch einen Harnleiterstein. Ja, okay. Ist einfacher. Und meine Verdachtsdiagnose ist eine Urethritis oder die Entzündung der Harnleiterstein. Und als als Differentialdiagnose kommen eine akute Pankreatitis und ein Nierenstein. Naja, Pankreatitis macht doch keine Hodenschmerzen. Ja, aber als Komplikation kann vielleicht etwas auslösen. Naja, okay. Deshalb und gürtelförmige Schmerzen. Ich meine wegen gürtelförmigen Schmerzen, okay, ja gut. Ja, und auch Varikose können wir. Eine Varikozele. Varikozele, genau, Varikozele, okay. Im Hoden und auch eine Lymphadenitis in diesem Leistenbereich können, okay, wir auch als Differentialdiagnose rechnen. Ein Kollege hat etwas geschrieben, kann ich. Ja, aber ein Leistenbruch, wenn Sie schon die Leiste sagen. Leistenbruch, ja, Leistenhernie können wir auch sagen. Hodentumor, ja. Und Divertikulitis. Ja, Divertikulitis, natürlich. Ne? Linker Unterbauch. Das ist ja das Erste, woran Sie denken müssen. Linker Unterbauch. Wo ist der Appendix, lieber Kollege? Appendix ist an der rechten Bauch. ich habe akute Pankreatitis, wollte ich sagen. Du hast Appendizitis gesagt, ja. Ah, okay, Appendizitis, falsch, ja. Habe ich falsch gesagt, okay. Genau. Also. Am Hoden, wo der nicht Test ist, sondern eine Nebenhodenentzündung. Wie nennt sich das? Epididymitis, genau. Also Sie haben eine Varikozele oder eine Spermatozele, gibt es auch. Spermatozele, genau, das ist auch möglich. Ein Lipom kann auch dort etwas schmerzen. Nicht unbedingt. Okay. Aber der Patient hat doch gesagt, ja genau, eine der Patient hat gesagt, die Schmerzen kommen vom Rücken nach vorne, strahlen sie aus. Woran muss man da denken? Vom Rücken, von der Lendenwirbelsäule. Genau, von den Lenden eine Ischialgie-Schmerzen. Eine Lumboischialgie. Lumboischialgie. Okay. Kann auch diese testikulare Schmerzen auslösen oder verursachen. Je nachdem, in welcher Höhe das ist, aber nicht so oft ist mehr die Schmerzen im Bein natürlich, aber vielleicht hat er zwei Sachen, wer weiß es. Also ich habe im Moment wirklich so einen jungen Mann, der hat diese Beschwerden, das ist also wirklich ein Patient von mir. Ah. Wir versuchen jetzt seit über einer Woche herauszufinden, was er hat. Ich weiß es nicht. wir haben schon einen MRT gemacht, der hat keinen Bandscheibenvorfall. Jetzt machen wir ein CT und der beschreibt genau diese Schmerzen. Ah. Ich weiß es nicht. Und die Blutuntersuchung war unauffällig. Urinstatus auch, alles unauffällig. Ja, das haben wir leider noch nicht. Das hat er nicht gegeben. Der war immer weg und unterwegs. Aber wir warten mal. Ich bin mal gespannt. Aber es könnte sein, vielleicht doch ein Harnleiterstein oder er hat ganz was anderes. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe auch bei der Anamnese Schmerzen beim Wasserlassen gefragt. Aber die Schmerzen. Genau, bisher noch nicht. Nein. Genau. Bisher noch nicht. Zur weiteren Abklärung werde ich, wie gesagt, körperliche Untersuchung, Blutabnahme. Genau, Blutabnahme und so weiter. Was könnte man noch machen? Ja. Eine Computertomographie wäre Computertomographie gut. Und Urinstatus können wir natürlich. Genau, das ist wichtig. Und Sonographie, das Goldstandard, glaube ich, bei dieser Erkrankung müssen wir. Doppelsonographie können wir auch in diesem Bereich gucken. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt jetzt beim Notfall machen, aber so ein Ultraschall wäre ganz gut, ja. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Doktor. Das war ganz gut. Ja, bitte schön. Das war sehr gut. Auch die Differentialdiagnosen. Heute war auch die Mitarbeit der Kollegen sehr gut. Oh, 30 Teilnehmer. Das ist ja ein neuer Rekord fast schon hier. Ja, kürzlich super. War 37. Ja, echt? Sehr schön. Ja, ganz toll. Ja. Sehr gut. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch bei den Kolleginnen auch, und Kollegen. Wir dürfen die Ärztinnen nicht vergessen. Ja. Und deine Prüfung ist nächste Woche? Nächste Woche am Mittwoch. Deshalb habe ich diese ganze Woche 7 Tage, eine Urlaubstage bekommen. Ah. Ab heute. Ich glaube, das können wir schaffen. Ja. Wo gehst du? In Hessen, oder? In Reutlingen, in Ärztekammer Reutlingen, Baden-Württemberg. Ach so, wieso Reutlingen? Reutlingen, Baden-Württemberg, eine Ärztekammer. Weil du in Baden-Württemberg arbeitest? Ich arbeite in Wiesloch. Und das ist Baden-Württemberg, ja. Genau, Baden-Württemberg, genau. Deshalb okay, muss deswegen, ich Prüfung ablegen, ja.